Inspirationen für den 8. Januar. Aus verschiedenen Meditationsbüchern. Die Musik im Hintergrund ist Palace of Mirrors von Klaus Wiese. Aus 24 Stunden am Tag für jedermann. Ich weiß, dass mein Leben nicht von Schwierigkeiten verschont bleibt, aber ich will selbst in solchen Zeiten den Frieden behalten. Ich weiß, dass die Gelassenheit davon herrührt, dass wir Gottes Willen gerade inmitten von Schwierigkeiten gläubig und vertrauensvoll hinnehmen. Der Apostel Paulus sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Gebet für den Tag. Ich bete, dass ich Schwierigkeiten willkommen heiße. Ich bitte, dass sie meine Stärke prüfen und meinen Charakter aufbauen. Aus Melody Beatty, Kraft zum Loslassen. Verletzlichkeit. Manche von uns haben den festen Vorsatz gefasst, sich nie wieder von irgendeinem Menschen verletzen zu lassen. Wir schalten automatisch auf Einfrieren der Gefühle, wenn wir mit emotionalem Schmerz konfrontiert sind. Oder wir beenden eine Beziehung auf der Stelle, wenn wir uns in ihr verletzt fühlen. Verletzte Gefühle gehören zum Leben, zu Beziehungen und zur inneren Heilung. Verständlich ist aber auch, dass wir es leid sind, weiterhin Schmerz ertragen zu müssen. Viele von uns haben mehr als genug davon abbekommen. Es mag in unserem Leben eine Zeit gegeben haben, in der wir von der Gewalt des Schmerzes übermannt und niedergeworfen oder ganz untätig wurden. Wir mögen damals keine Möglichkeiten gehabt haben, unseren Schmerz zu bewältigen oder sorgsam mit uns selbst umzugehen. Das war gestern. Heute müssen wir vor dem Schmerz keine solche Angst haben. Er muss uns nicht überwältigen. Wir sind stark genug, mit verletzten Gefühlen umzugehen. Und wir müssen uns nicht zu Märtyrern machen, die behaupten, das Leben bestehe ausschließlich aus Schmerz und Leid. Wir müssen nur zulassen, dass wir empfindsam genug reagieren, um uns verletzt zu fühlen, wenn diese Gefühle angebracht sind. Zudem müssen wir die Verantwortung für unsere Gefühle und Verhaltensweisen übernehmen. Auch müssen wir uns selbst gut behandeln. Wir brauchen unsere Gefühle nicht zu analysieren oder zu rechtfertigen. Wir müssen sie spüren und uns bemühen, unser Verhalten nicht von ihnen bestimmen zu lassen. Vielleicht zeigt uns der Schmerz, dass wir eine Grenze ziehen müssen. Vielleicht deutet er an, dass wir in eine falsche Richtung gehen. Vielleicht löst er einen tiefergreifenden Heilungsprozess aus. Es ist in Ordnung, sich verletzt zu fühlen. Es ist in Ordnung, zu weinen. Es ist in Ordnung, gesund zu werden. Es ist in Ordnung, zum nächsten Gefühl überzugehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Unsere Bereitschaft und Fähigkeit, eine Verletzung zu empfinden, wird schließlich von der Bereitschaft und Fähigkeit begleitet sein, Freude zu empfinden. Der Prozess der inneren Heilung macht uns nicht immun gegen Schmerz. Er ist vielmehr ein Lernprozess, in dem wir uns selbst eine liebevolle Sorgfalt zukommen lassen, sobald wir Schmerz empfinden. Heute werde ich keine Vergeltung üben an denen, die mir Schmerz zufügen. Ich spüre meine Emotionen und übernehme für sie die Verantwortung. Ich akzeptiere verletzte Gefühle, weil sie zu meinen Beziehungen dazugehören. Ich bin bereit, mich dem Schmerz im gleichen Maße hinzugeben wie der Lebensfreude. Aus Kraft zur Selbstfindung, tägliche Meditationen für den Weg zu sich selbst von Melody Beattie. Gehen Sie so lange liebevoll mit sich selbst um, bis Sie sich tatsächlich lieben. Was heißt das eigentlich, sich selbst lieben? Sich selbst etwas Gutes tun, nett zu sich selbst sein. Die wahre Selbstliebe geht darüber hinaus. Sie zeigt an, dass man sich selbst, die eigenen Gedanken und Gefühle, Schwächen und Fehler, Stärken und geistigen Fähigkeiten, seine innere und äußere Schönheit, sein Wissen, genauso vorbehaltlos liebt und akzeptiert, wie die besondere, einzigartige Einstellung, die man gegenüber der Welt hat. Sich selbst lieben heißt, jeden Teil seines Wesens, seiner Person achten und annehmen und ganz genau wissen, dass man ein würdiger, wertvoller und liebenswerter Mensch ist. Es bedeutet, sich selbst zu schätzen und zu bejahen, auch im Beisein anderer Leute, ob sie einen lieben oder nicht. So wie in den Zeiten, da man meint, alle seien verschwunden und sich fragt, ob sogar Gott sich zurückgezogen hat. In einer meiner dunkelsten, schwierigsten Lebensphasen bat mich Al Franken, ein Komiker und Produzent, eine Einleitung zu verfassen zu dem Buch, an dem er gerade schrieb, nämlich Stuart Smalley's tägliche Meditationen. I'm good enough, I'm smart enough, and doggone it, people like me. Ich bin gut genug, ich bin klug genug und verdammt nochmal, die Leute mögen mich. Damals war ich außerstande, mehr zu tun, als zu meinem Faxgerät zu gehen und die zusammengerollten Seiten abzureißen, die er mir schickte. Ich nahm sie mit zurück ins Bett, legte mich hin, denn ich fühlte mich zu deprimiert, zu schwach, um zu stehen, und las sie. Ich lachte ein wenig über Stuarts sonderbares Gebaren. Aber da war auch noch etwas anderes, das mich schmunzeln ließ. Obwohl wir uns stets darum bemühen, wohlüberlegte und weise Ratschläge von anderen zu bekommen und immer mehr dazuzulernen, ist es manchmal doch sehr hilfreich, sich der einfachen, schon im Titel anklingenden Lebensphilosophie des sich irgendwie durchschlagenden Stuart Smalley zu erinnern. Sich selbst lieben bedeutet manchmal, das eigene Ich so weit zu akzeptieren, dass man erkennt, die anderen mögen mich und halten viel von mir. Und sich selbst auch dann anzuerkennen, wenn sie es nicht tun. Es braucht Mut, um die Duckmäuserei aufzugeben, sich frei heraus zu lieben und in jeder Hinsicht zu respektieren. Sprechen Sie nicht nur davon. Lieben Sie sich selbst so lange, bis Sie diese Liebe wirklich fühlen. Aus Weisheit für jeden Tag. Tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie. Von Karen Casey. Keine Entscheidung muss uns für immer binden. Die meisten von uns können nicht mehr genau sagen, was sie in einem Jahr oder auch nur in einem Monat machen wollen. Sobald wir aufgerufen sind, eine Entscheidung zu treffen, die uns künftig auf eine bestimmte Richtung festlegt, schaudern wir. Werden wir unsere Meinung ändern dürfen? Im Laufe der Jahre hat sich bei uns einiges getan. Viele von uns führten ein sehr kontrolliertes Leben. Wir fühlten uns dann am sichersten, wenn wir genau wussten, was wir tun würden. Und nicht weniger Gefallen fanden wir daran, zugleich das Leben der anderen zu kontrollieren, obwohl uns das meistens misslang. Auch wenn wir am Arbeitsplatz und zu Hause zahlreiche Verpflichtungen haben, sind wir jetzt doch wesentlich freier. Außerdem können wir in jedem Augenblick entscheiden, was wir für uns selbst tun müssen. Zunächst erscheint es uns unverantwortlich, nicht für jeden verantwortlich zu sein und unsere Meinung gegebenenfalls zu ändern. Doch wir werden in diese neue Lebensform allmählich hineinwachsen und sie dann lieben. Meine heutigen Entscheidungen gelten nur für diesen Tag. Morgen kann ich mich umbesinnen. Aus Jeder Morgen bringt neue Hoffnung. Meditationen für jeden Tag. Alle Schriftsteller sind eitel, egoistisch und faul. Und das wahre Motiv für ihre Arbeit bleibt rätselhaft. George Orwell. In den meisten Fällen bekommen wir zu viel Informationen. Wir werden mit Gedrucktem, mit Geräuschen und Bildern überhäuft. Oft erhalten wir uns gegenüber dieser Flut einen gesunden Skeptizismus, indem wir die Quelle der Information mit in Betracht ziehen. Wir fragen uns zu Recht, was hat diese Person, diese Agentur, diese Werbegesellschaft, diese Fernsehstation, dieser Politiker davon, mir gerade diese Information zukommen zu lassen. Wir können jedoch nicht alles anzweifeln. Als Menschen sind wir darauf angewiesen, an etwas zu glauben. Manchmal sogar an das, was oberflächlich betrachtet keinen Sinn ergibt. Auf diese Weise entstehen oft falsche Vorstellungen und dumme Moden. In einer Zeit, in der Korruption und Zynismus weit verbreitet sind, ist jedoch auch der wahre Glaube weit verbreitet. Er ist gesund. In ihm liegt die Bestätigung menschlichen Wertes und Fortbestandes. Diejenigen sind glücklich zu schätzen, die beides haben: einen starken Glauben und eine ausgeprägte Kritikfähigkeit. Wenn wir grundsätzlich an das Positive in unseren Mitmenschen glauben und daran, dass das Grundprinzip der Welt richtig ist, schenken wir uns selbst mit dieser Haltung neue Vitalität und mahnen uns gleichzeitig, unsere Mitmenschen mit der Achtung zu behandeln, die ihrem Wesen entspricht. Wir werden erleben, dass wir dann ebenso behandelt werden. Manchmal kommt es vor, dass man in seinem Glauben enttäuscht wird und dadurch ins Straucheln gerät. Doch die Enttäuschung durch andere Menschen, durch ihre Fehler, braucht uns nicht zu entmutigen. Sie ist ein Ausdruck der rätselhaften Motive des Menschen. Ich will an meine Fähigkeit zur Tugend glauben und alles wird gut sein. Aus Jeder Tag ein neuer Anfang. Tägliche Meditationen für Frauen. Wenn Menschen in ihrem Leben auf einem bestimmten Gebiet eine Veränderung erfahren, kann das damit anfangen, dass sie anders über diesen Bereich sprechen, sich darin anders verhalten, ihre Einstellung dazu verändern oder aber Entscheidungen anders fällen, die mit diesem Komplex zusammenhängen. Jane Ilsley Clark. So zu handeln, als ob, ist eine mächtige Kraft. Es führt zu einer veränderten Einstellung und schließlich zu einer veränderten Persönlichkeit. Wenn wir Angst verspüren, fremden Menschen zu begegnen oder neue Menschen kennenzulernen und uns doch so verhalten, als hätten wir keine Angst und ihnen in Freundschaft unsere Hand reichen, werden wir auf diese Weise nicht nur neues Verhalten einüben, sondern uns dabei auch gut fühlen. Jede Handlung, die wir so vollbringen, bringt uns dem Menschen näher, der wir sein wollen. Jede positive Veränderung steigert unser Selbstwertgefühl. Zu erkennen, dass unsere eigenen Handlungsschritte uns zu der Frau werden lassen, die wir bewundern, spornt uns innerlich dazu an, weiter an uns zu arbeiten. Unser Leben positiv zu verändern, ist der Nährboden unseres Selbstwertgefühls. Jeder kleine Erfolg ermöglicht den nächsten. Heute will ich eine Chance wahrnehmen, indem ich so tue, als könne ich eine Situation meistern, vor der ich normalerweise kapitulieren würde. Aus Licht in der Nacht, ein Buch zur nächtlichen Meditation. Fürchte dich nicht vor einem großen Schritt. Mit zwei kleinen Sprüngen kannst du keine Schlucht überwinden. David Lloyd George. Ein Risiko ist nicht selten mit Angst verbunden. Ob es sich um eine neue Beziehung handelt, um die Bitte um Gehaltserhöhung, um eine offene Meinungsäußerung oder eine neue Verhaltensweise. Es kostet uns jedes Mal Überwindung. Mitunter wünschen wir könnten nur mit halbem Herzen dabei sein. Einen Fuß in der Tür und den anderen draußen. Auf diese Weise könnten wir noch weglaufen, wenn uns die Schwierigkeiten über den Kopf wachsen. Doch ohne vollen Einsatz ist kein Risiko möglich. Und wir können uns nur dann für eine Sache stark machen, wenn wir davon überzeugt sind, dass uns nichts geschehen kann. Auch wenn wir unsere Schwächen kennen, dürfen wir uns nicht verlassen fühlen, denn die göttliche Kraft ist in uns. Vielleicht sind wir heute ein Risiko eingegangen und die Angst steckt uns noch in den Knochen. Oder es steht uns noch ein Risiko bevor und beunruhigt uns. Dabei müssen wir uns stets vor Augen führen, dass Angst, Zweifel und Unsicherheit etwas ganz Natürliches sind. Heute Abend will ich mich entspannen. Denn ich weiß, dass bei jedem Risiko die göttliche Macht hinter mir steht. aus Wirklich Leben lernen. Meditationen für jeden Tag von Karen Casey. Wenn du spazieren gehst, sind deine Ohren dann offen? Sind deine Augen offen? Janice Clark. Ein Geschenk des Älterwerdens besteht darin, dass wir nicht mehr so beschäftigt sind. Wir haben Zeit, diesen Stapel Bücher auf dem Schreibtisch zu lesen. Wir können das Familienalbum ordnen und ausgestalten. Über mehrere Jahre haben sich Fotos angehäuft. Wir können einem Nachbarn helfen, der nicht so beweglich ist wie wir. Und vor allem finden wir endlich Muße, an den Blumen zu riechen. Jahrelang haben wir gesagt, wir wollen langsamer machen. Jetzt haben wir die Möglichkeit dazu. In der Jugend wussten wir die Schönheit der Natur wohl nicht zu würdigen. Allzu hektisch eilten wir durch die Wälder und über die Wiesen. Möglicherweise brauchen wir jetzt sogar ein wenig Übung, um die Gerüche, Geräusche und Bilder der Natur bewusst in uns aufzunehmen. Aber welch angenehme Tätigkeit! Die Herrlichkeit der lebendigen Welt ringsum überzeugt uns vielleicht mehr als alles andere davon, dass eine höhere Macht dabei die Hand im Spiel hatte. Die Betrachtung dieses Kunstwerks mag jedem von uns das Gefühl geben, ebenfalls etwas Besonderes zu sein. Gott macht keinen Mist, wie man so schön sagt. Die Reichtümer sind überall. Zeit zu haben, die eigene Welt wirklich wahrzunehmen, ist ein Segen des Alters. Heute versuche ich, etwas zu sehen, was ich noch nie gesehen habe. Aus Eine Welt voller Wunder. Tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie von Karen Casey. Schuldgefühle. Schuldgefühle sind uns meistens nicht bewusst. Wenn Schuldgefühle uns nicht bewusst sind, wie sollen wir sie dann in den Griff bekommen? Die für viele von uns überraschende Nachricht lautet: Jede unerfreuliche Begegnung mit jemand anderem ist eine Gelegenheit, Schuldgefühle abzubauen. Das heißt, wir sehen uns im Gegenüber. Immer. Die Menschen dienen uns als Spiegel. Und obwohl es angenehmer ist, auf ihre positiven Verhaltensweisen einzugehen, können wir doch anhand unserer Reaktionen auf ihre negativen Verhaltensweisen viel über uns selbst erfahren. Der Kurs fordert uns auf, den anderen zu verzeihen. Dabei werden wir eine Selbstliebe entdecken, die uns bislang unbekannt war. Die Schuldgefühle, die wir mit uns herumtragen, sind normalerweise ja tief verwurzelt. Zwar wissen wir um unsere großen Sünden, die kleinen aber übersehen wir gern. Eben deshalb nehmen wir diese bei den Partnern und Freunden wahr. Sie zeigen uns, wie wir wirklich sind. Indem wir ihnen vergeben, können wir auch uns vergeben und seelisch gesunden. Von diesem Augenblick an wird alles anders. Ich werde heute mein Gefühlsleben dadurch in Ordnung bringen, dass ich anderen verzeihe. Wenn nötig, kann ich morgen das Gleiche tun. aus, das Leben neu gewinnen. Tägliche Meditationen zur Überwindung von Trennung und Abschiedsschmerz. Von Alan Sue Stern. Für Frauen ist die Scheidung oft eine Straße, die in die Freiheit führt. Für Männer ist sie eher ein goldenes Schiff, das mit vollen Segeln in Richtung Freiheit fährt. Barbara Ehrenreich. Eine der Schwierigkeiten, die entstehen, wenn zwei Menschen, die zusammengelebt haben, sich trennen, ist die Handhabung der Finanzen. Ob man sich nun daran gewöhnen muss, das Konto auszugleichen und neue Kreditkarten zu bestellen, oder ob man sogar den Job wechseln muss, um die Rechnungen bezahlen zu können. Obwohl heute die meisten Frauen finanziell abgesichert und unabhängig sind, kann es uns immer noch sehr verunsichern, wenn wir alles allein bewältigen müssen. Aber sie sind nicht ganz allein. In den ersten paar Monaten können sie eine enge Freundin darum bitten, sich mit ihnen zusammenzusetzen und die Finanzen mit ihnen durchzugehen. Vielleicht können sie sich ja auch einen Finanzberater leisten. Manche Volkshochschulen bieten Seminare an, die ihnen zeigen, wie sie finanzielle Schwierigkeiten nach einer Scheidung oder Trennung bewältigen oder vermeiden können. Das ist eine Sache, bei der es sich lohnt, etwas Geld auszugeben. Sie werden sich sicherer fühlen. Ich werde meine Finanzen in Ordnung bringen. Aus Loslassen und Atem schöpfen. Tägliche Meditationen, die gut tun. Von Alan Sue Stern. Wir gehen an das Leben heran, als handle es sich um eine Aufgabe, die mit einem guten Zeugnis belohnt wird. Alan Sue Stern. Frauen, die sich für unentbehrlich halten, erscheint alles wie eine Hausaufgabe oder eine Klassenarbeit. Wie Schulkinder, die Angst vor ihrem Lehrer haben, verkrampfen wir uns und machen uns nur noch Sorgen, ob wir die Prüfung bestehen werden. Aber wir verteilen unsere Noten nach einer falschen Wertskala. Statt uns ein E für Erfolg und ein V für Versagen zu geben, sollten wir uns lieber mit goldenen Sternen belohnen, weil wir unser Bestes geben und auch, weil wir uns des Lebens freuen. Denn das Leben an sich ist schon Belohnung. Wenn wir aber unseren Blick immer nur auf das Endziel richten, auf das Ergebnis statt auf den Weg dorthin, dann vergessen wir das Beste am Leben, nämlich zu leben. Ich bin für mein Leben selber verantwortlich und werde entscheiden, was gut genug ist. Aus mitten im Leben. Tägliche Meditationen zur Selbstbestärkung und inneren Erfüllung. Von Maureen Brady. Im Laufe der Jahre ist es ermüdend, der Rolle zu entsprechen, die man sich geschaffen hat. Und so fällt man in die Individualität zurück und wird mit jedem Tag mehr man selbst. Das mag verwirrend für die nächste Umgebung sein, ist aber eine große Erleichterung für einen selbst. Agatha Christie. Wer sollten wir werden, wenn nicht wir selbst? Und was für eine Erleichterung ist das doch! Wenn wir eine falsche Fassade errichten, haben wir nur damit zu tun, sie aufrecht zu erhalten, ihre Wirkung zu überprüfen, sie notfalls zu verbessern. Wir Schauspielern. Wir leben im Spannungsfeld zwischen vorgespielten und tatsächlichen Gefühlen. Erinnern Sie sich an das Unbehagen, das Sie beschleicht, wenn Sie auf einer Hochzeit oder auf einer Party ein Lächeln zeigen, nachdem Ihnen gar nicht zumute ist. Es ist eine erfrischende Erkenntnis, dass wir selbst sind und dass wir uns und anderen genug sind. In der Lebensmitte veranlasst uns die Feststellung, dass unsere Zeit beschränkt ist, dazu, unsere Energien nicht zu vergeuden. Wir möchten, dass unsere Handlungen und Empfindungen direkt und spontan sind. Wir wollen unseren Instinkten folgen. Wir begreifen, dass wir nur zu akzeptieren brauchen, was wir früher glaubten, unbedingt ändern zu müssen. Ich reife zu meinem Ich. Mit den Jahren wachsen tägliche Meditationen, die durch das Auf und Ab des Lebens begleiten. Von M. Boyd. Um die Leere in meinem Leben zu füllen, beschloss ich, einem alten Traum zu folgen. Ich überlegte mir, was ich schon immer gern tun wollte, aber nie versucht habe. Wir brauchen uns nicht immer auf neue Träume besinnen. Ein alter Traum möchte uns vielleicht besonders viel erzählen, zumal wir ihn schon lange in uns tragen. Es gibt so viele Dinge, denen wir uns schon immer widmen wollten, wenn wir nur Zeit dafür gehabt hätten. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir eine Fremdsprache lernen oder Gedichte schreiben, Cello spielen oder uns in der Kindernothilfe engagieren, in der Kirchengemeinde tätig werden oder uns im Bogenschießen üben, tanzen oder einen Kochkurs machen, einen Jahr für Jahr aufgeschobenen Examensabschluss nachholen oder zu malen anfangen. Die erste Frage muss heißen: Was haben wir entgegen unseren Neigungen und Interessen nie geschafft? Das Spektrum kann von der Besteigung des Mount Everest bis zu einem Schauspielkurs in der Volkshochschule reichen, von der Aufzeichnung der Lebenserinnerungen für Kinder und Kindeskinder bis zur Anlage eines Kräutergartens oder einfach in aller Frühe aufstehen, um die Vögel zu beobachten. Heute möchte ich einen alten Traum träumen. Ich werde ihn verwirklichen. Aus »Ich lebe gerne« tägliche Meditationen der Zuversicht und inneren Stärkung. In dir ist eine Ruhe und ein Refugium, in das du dich jederzeit zurückziehen und wo du ganz du selbst sein kannst. Hermann Hesse. Täglich dringen Geräusche und Ablenkungen aller Art auf uns ein. Vom Telefon über das Fernsehen bis zum Verkehrslärm. Da ist es nicht einfach, sich an einen inneren Ort der Ruhe und Stille zurückzuziehen. Und doch kann uns dieses innere Refugium den Trost gewähren, den wir von Zeit zu Zeit brauchen. Östliche Religionen empfehlen die Meditation als Möglichkeit für den Menschen, zu innerer Ruhe zu gelangen. Für viele ist Yoga ein Mittel, ihr inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Für andere sind es ausgedehnte Spaziergänge oder Joggingläufe. In einer Welt, die uns mitunter Unsicherheit und Angst einflößt, ist es wichtig, dass wir uns auch mit uns allein gut fühlen und wissen, wie wir zu innerer Sicherheit finden können, wenn wir sie brauchen. Auch wenn Niedergeschlagenheit sich nicht immer durch Isolation von anderen Menschen aufhält, kann ein in sich gehen uns doch sehr wohltun und ein Gefühl innerer Ruhe vermitteln. Ich werde meine Niedergeschlagenheit dadurch überwinden, dass ich meine innere Stärke zu Hilfe rufe. Aus mit mir selbst in Harmonie. Weibliche Spiritualität für jeden Tag. Von Diane Mary Child. Heilen und vergeben. Der erste Schritt zur Heilung unseres Planeten besteht darin, auf die Schönheit in uns selbst zuzugehen und die Schönheit in unserem Herzen zu erkennen, uns jene Gedanken zu vergeben und jene unserer Denkweisen zu korrigieren, die das wahre Feuer der Weisheit in unserem Geist verdunkeln. Dhyani Vahu. In unserer hektischen Welt, in der sich Gefühle wie Kummer und Angst immer mehr ausbreiten, können wir leicht alle Hoffnung verlieren und unfähig werden, etwas zu tun. Wir haben aber die Kraft, uns selbst zu ändern. Ein erster Schritt besteht darin, unsere eigene Kraft zu erkennen und anzunehmen. Verzeihen wir uns all die Gedanken, dass wir nicht gut genug, nicht klug oder reich genug sind, und lassen wir sie los. Jedes Mal, wenn wir einen Gedanken, der uns einschränkt, loslassen, schaffen wir Raum für einen Gedanken, der uns stärkt. Denken Sie: Ich bin wertvoll und kann daher Wertvolles tun. Auch wenn wir unsere Selbsteinschätzung selbst nicht für wichtig halten, wirkt sie sich auf unsere Umgebung aus. Unsere Selbstachtung beeinflusst die Energie, die wir verspüren, unsere Gefühle und Gedanken, unsere Leistungsfähigkeit und die Wirkung, die wir auf andere Menschen haben. Ich will mir meine Fehler und meine unnützen Gedanken vergeben und daran denken, dass ich kostbar und wertvoll bin. Indem ich mich selbst schätze, empfange ich Energie, die ich wiederum anderen zukommen lassen kann. Aus The Secret, das Praxisbuch für jeden Tag. Von Rhonda Byrne. Es gibt ein Wort, das die unerfindliche Kraft hat, ihr Leben völlig zu verändern, wenn sie es aussprechen. Ein Wort, das ihnen größte Freude und höchstes Glück schenken wird, wenn es über ihre Lippen kommt. Ein Wort, das Wunder in ihrem Leben bewirken, Negativität beseitigen und ihnen Fülle in allem schenken wird. Ein Wort, das sämtliche Kräfte im Universum beschwören wird, alle Hebel für sie in Bewegung zu setzen, wenn sie es aufrichtig äußern und empfinden. Nur ein kleines Wort steht zwischen ihnen, dem Glück und dem Leben ihrer Träume. Danke. Aus Juwelen des Ostens, Meditation für jeden Tag, von Helena Petrovna Blavatsky. Nachdem man die falsche Süßigkeit von Illusion und regloser Trägheit gekostet hat, wird man frei von Furcht und Sünde und nimmt den Wohlgeschmack des tätigen Gesetzes auf. Aus In allem ein innerer Friede, ein Jahresbegleitbuch von Frère Roger aus Taizé. Es gibt Länder, in denen sichtbare Sterbehäuser stehen. In den westlichen Gesellschaften gibt es unsichtbare Sterbehäuser. Dort sind Kinder, Jugendliche von Verlassenheit gebrandmarkt, vom Bruch menschlicher Beziehungen tief gekennzeichnet. Ihr Herz stirbt manchmal vor Einsamkeit ab. Sie fühlen sich wie in einem Ozean ohne Leuchtturm. Manche verlieren eines Tages den Geschmack am Leben. Verlassenheit ist vielleicht eine der tiefsten Wunden unserer Zeit. Aus Herzenstüren öffnen von Eileen Caddy aus Findhorn. Was bewahrst du in deinem Bewusstsein? Ich will nur das Allerbeste, das Allerhöchste für dich. Wenn du aus eigenem freien Willen irgendetwas wählst, was weniger gut ist, und du dich mit dem Zweitbesten zufrieden gibst, so kann ich gar nichts tun. Scheue dich nie, das Allerbeste zu erwarten. Hab nie das Gefühl, dass du es nicht verdienst oder es nicht gerechtfertigt ist, dass das Beste dein ist. Ich sage dir, dies ist dein wahres Erbe, aber du musst es beanspruchen, du musst es annehmen und es erwarten. Es ist dein, mein Geschenk an dich. Wirst du es mit einem vollen und dankbaren Herzen annehmen oder es zurückweisen? Lass keine falsche Bescheidenheit dich daran hindern, das anzunehmen, was von Rechts wegen dein ist. Und nimm es nicht einfach an, sondern sei stolz darauf und sag ewig Dank dafür. Schätze es und sieh, wie das Wunder sich in deinem Leben ausbreitet, und wisse ohne den Schatten eines Zweifels, dass alles, was ich habe, dein ist. Aus Herzblüten, Texte, Aphorismen, Gedichte, Inspirationen für jeden Tag von Sri Chinmoy. Ein Leben des Strebens ist ein Leben des Friedens. Ein Leben des Strebens ist ein Leben der Seligkeit. Bevor wir die Welt der Strebsamkeit betreten, verweilen wir in der Welt der Begierde. Wenn wir in der Begierdewelt leben, ist Größe für uns von herausragender Wichtigkeit. Selbst wenn wir gerade das Leben der Strebsamkeit begonnen haben, spielt am Anfang die Botschaft der Größe manchmal noch eine wichtige Rolle. Doch die wahre Botschaft der Strebsamkeit-Welt ist Güte. Begehren schreit nach Größe, Strebsamkeit schreit nach Güte. Gib deinem Herzen Strebsamkeit. Das ist es, was dein Herz braucht. Gib deinem Leben Erleuchtung. Das ist, was dein Leben verdient. Aus Die große Sehnsucht unserer Zeit von Chiara Lubich. Als ich die Unendlichkeit des Universums betrachtete, die unglaubliche Schönheit und Kraft der Natur, kam mir spontan der Gedanke an den Schöpfer aller Dinge. Ganz neu hat sich mir die unendliche Größe Gottes erschlossen. Dieser Eindruck war so stark, dass ich niederknien und Gott anbeten, ihn preisen und verherrlichen wollte. Es schien mir unglaublich, dass er auch an uns gedacht hat. Aus Jeder Tag ein guter Tag. 365 buddhistische Weisheiten. Ausgewählt von Vimalo Kulbarz. Solange man an den fünf Bereichen des Anhaftens hängt, ist man Maras Gefangener. Ist man in fünf Bereichen des Anhaftens nicht mehr verhaftet, ist man befreit vom Bösen. Samyutta Nikaya. Aus Worte der Liebe und des Lichts, spirituelle Inspiration für jeden Tag des Jahres von Elisabeth Konstantin. Schulden begleichen. Viele von euch Erdenkindern haben Schulden, ein Zustand, der viel Elend verursacht und an dem sehr viele Beziehungen zerbrechen. Schulden bedeuten, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Zu viel Energie geht hinaus und nicht genug kommt herein. Respektiere und schätze dich selbst. Dann wird mehr grüne Energie in Form von Geld hereinkommen. Je öfter du das tust, desto seltener wird dich der Drang überfallen, Geld für etwas auszugeben, das dich nur für kurze Zeit befriedigen kann. Wenn du am Ende deine Schulden beglichen hast, wirst du frei sein. Und diese Freiheit ist nicht nur körperlich spürbar, sondern auch emotional und mental. Und was das Wichtigste ist, Sie gibt deiner Seele Flügel. Meditation. Denke darüber nach, wofür deine persönlichen Schulden wohl stehen. Es kann ein mangelndes Selbstwertgefühl sein, mangelndes Selbstvertrauen, ein Mangel an Selbstrespekt oder nicht genug Achtung vor dem eigenen Selbst. Wenn du eine Antwort bekommst, bitte die Engel, dich mit diesen Eigenschaften auszurüsten. Du bittest und du wirst erhalten. Vertraue einfach auf die heilenden Engel. Stell dir nun vor, dass du in ein Schwimmbecken voller Goldmünzen eintauchst. Um dich herum gibt es endlos viel grüne Energie. Das Geld wächst auf den Bäumen, um es mal metaphysisch auszudrücken. Gib dir selbst die Erlaubnis, so viel Geld zu haben, wie du brauchst. Danke den Engeln für ihre Unterstützung. Affirmationen. Ich erlaube mir, wohlhabend zu sein. Ich würdige und respektiere mich selbst und erlaube dem Universum, mich mit all der grünen Energie zu versorgen, die ich brauche. Ich verdiene es, gesund, wohlhabend und glücklich zu sein. Aus Ein Kurs in Wundern, Übungsbuch, Lektion 8. Die vorigen Lektionen waren: Nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet etwas. Ich habe allem, was ich in diesem Raum sehe, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe. Diese Gedanken haben keinerlei Bedeutung. Sie sind wie die Dinge, die ich in diesem Raum sehe. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich sehe nur die Vergangenheit. Und nun Lektion 8. Mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Dieser Gedanke ist natürlich der Grund dafür, weshalb du nur die Vergangenheit siehst. Niemand sieht wirklich irgendetwas. Er sieht nur seine nach außen projizierten Gedanken. Die Beschäftigung des Geistes mit der Vergangenheit ist die Ursache für die falsche Auffassung von der Zeit, an der dein Sehen krankt. Dein Geist kann die Gegenwart, die einzige Zeit, die es gibt, nicht erfassen. Er kann deshalb die Zeit nicht verstehen und kann tatsächlich gar nichts verstehen. Der einzige gänzlich wahre Gedanke, den man in Bezug auf die Vergangenheit haben kann, ist, dass sie nicht da ist. Überhaupt über sie nachzudenken, ist daher ein Nachdenken über Illusionen. Sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet, sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Der Geist ist tatsächlich leer, wenn er das tut, weil er nicht wirklich über etwas nachdenkt. Der Sinn und Zweck der heutigen Übungen ist, langsam deinen Geist zu schulen, damit er merkt, wann er gar nicht wirklich denkt. Solange dein Geist mit gedankenlosen Ideen beschäftigt ist, wird die Wahrheit blockiert. Erfassen, dass dein Geist bloß leer war, statt zu glauben, er sei von wirklichen Ideen erfüllt, ist der erste Schritt dazu, der Schau den Weg zu öffnen. Die heutigen Übungen sollten mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Das deshalb, weil du tatsächlich nichts sehen kannst und es so leichter zu begreifen ist, dass du nichts siehst. Wie lebhaft du dir einen Gedanken auch bildhaft vorstellen magst. Erforsche deinen Geist so unbeteiligt wie möglich, etwa die übliche Minute lang, und nimm die Gedanken, die du dort findest, lediglich zur Kenntnis. Benenne jeden nach der Hauptperson oder dem Hauptthema, die oder das darin vorkommt, und geh dann zum nächsten über. Leite die Übungszeit ein, indem du sagst: Ich scheine gerade über Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen nachzudenken. Nenne dann jeden deiner Gedanken konkret. Zum Beispiel: Ich scheine gerade über, benenne eine Person, über, benenne einen Gegenstand, über, benenne ein Gefühl, nachzudenken und so weiter, und beschließe die Erforschung deines Geistes mit den Worten: Aber mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Das kann 4 oder 5 Mal am Tag durchgeführt werden, außer du stellst fest, dass du gereizt wirst. Wenn du es anstrengend findest, reichen 3 oder 4 Mal aus. Vielleicht findest du es jedoch ganz hilfreich, deine Gereiztheit oder jegliches Gefühl, das der heutige Gedanke auszulösen mag, in die Geistes Erforschung selbst mit einzubeziehen.